Ich möchte mit einer kleinen Begebenheit aus dem Jahre 1932 meinen Vortrag einleiten. Damals geriet im württembergischen Nagold ein junger Lehramtskandidat namens Ludwig Buchhalter in eine Saalschlacht zwischen Kommunisten und SA-Leuten. Dabei wurde er Zeuge, wie ein mit ihm befreundeter SA-Mann von einem Kommunisten angeschossen und schwer verletzt wurde. Dieses Ereignis sollte den jungen Ludwig Buchhalter dermaßen beeindrucken, dass er daraufhin einige Monate später der NSDAP beitrat. Eigentlich ist das jetzt nichts Besonderes, was Ludwig Buchhalter damals machte. Damals traten halt Hunderttausende Deutscher Hitlers Partei bei und Saalschlachten wie die in Nagold waren eigentlich in der Endphase der Weimarer Republik an der Tagesordnung. Doch im Fall Ludwig Buchhalter liegt eine gewisse Pikanterie vor. Er stammt ursprünglich aus Jerusalem, befand sich nur wegen seiner Ausbildung in Deutschland. Er wollte Lehrer werden und kehrte im Frühjahr 1933 dann auch wieder in das damals britische Mandatsgebiet Palästina zurück. Dort arbeitete er fortan als Lehrer an der deutschen Schule in Jerusalem und wurde im Herbst desselben Jahres zum Ortsgruppenleiter der lokalen NSDAP-Ortsgruppe ernannt. Und wie die Mehrheit der in Palästina lebenden rund 2.500 nichtjüdischen deutschen Staatsbürger war auch Ludwig Buchhalter ein Angehöriger der Tempelgesellschaft. Vielleicht ist es an dieser Stelle auch recht sinnvoll, einige Worte zu dieser Tempelgesellschaft zu sagen. Um direkt eine Frage vorwegzunehmen: Die Tempelgesellschaft hat nichts gemein mit den mittelalterlichen Kreuzrittern des Tempelordens. Das kommt nämlich immer gerne als Frage. Vielmehr handelt es sich bei ihr um eine Abspaltung der protestantischen Landeskirche. Im Prinzip ist ihr Gründungsjahr 1861. Davor, sie entstanden aus einer Organisation, die nur wenige Jahre zuvor gegründet wurde und sich nannte Evangelischer Verein zur Errichtung des Reich Gottes auf Erden in Jerusalem. Ich finde, bei diesem Titel wird auch schon so ein bisschen klar, in welche Richtung die Ansprüche oder die Wunschvorstellung der 1861 dann sich abspaltenden Tempelgesellschaft hatten. Für ihre überwiegend württembergische Anhängerschaft definierte sich der Begriff Tempel nicht über ein Gebäude aus Stein oder Holz, sondern hatte die Schaffung eines neuen Volkes als Zielsetzung, das sich selbst als, Zitat, Wohnung Gottes betrachtete. Der Name Tempelgesellschaft leitete sich aus dem Neuen Testament ab, wo an einer Stelle vom geistigen Tempel Gottes in der Menschheit und von den Menschen als dessen lebendige Bausteine die Rede ist. Es handelt sich bei der Tempelgesellschaft also um eine pietistische Bewegung, wie sie gerade in Südwestdeutschland zu Beginn des 19. Jahrhunderts zuhauf gab. Ihre Anhängerschaft plante also nichts Geringeres als die Errichtung des Reiches Gottes auf Erden und dies natürlich in dem für sie heiligen Land. Schließlich war in ihren Vorstellungen Europa dem Untergang geweiht. Man hatte gewisse apokalyptische Vorstellungen über das, was in der Zukunft droht. Und natürlich kann man in solchen Vorstellungen nur an einem heiligen Ort, in dem Fall das Heilige Land, sicher sein. 1868, also vor über 150 Jahren, begannen die ersten Templer mit der Übersiedlung in das damals zum Osmanischen Reich gehörende Palästina. In Haifa, Jaffa, Jerusalem sowie weiteren vier Orten errichteten sie Siedlungen, gründeten landwirtschaftliche Betriebe, ja sogar die ersten Fabriken des Landes. Zwar fiel also mangels Masse ihr frommes Vorhaben, eines Tages über Palästina herrschen zu können, ins Wasser, einfach um sich eine Vorstellung zu machen, wie die in der Anfangsphase, wie viele Leute es waren. So um 1875 herum kann man davon ausgehen, dass es Pi mal Daumen 750 Personen waren. Wenn man sich vorstellt, dass die jetzt an verschiedenen Orten lebten, hat man ungefähre Ahnung, welche Größe auch diese Siedlungen hatten. Bis zum Ersten Weltkrieg selbst wuchs die Gemeinschaft auf circa 2.200 Personen an. Aber trotz der geringen Größe und der Tatsache, dass sie nicht über Palästina herrschen konnten, wie sie es gerne vorgehabt hätten, repräsentiert ihr Kolonisationsprojekt die erste erfolgreiche Ansiedlung von Europäern in der Region und zwar seit den Kreuzzügen, also über eine sehr, sehr lange Zeit und das noch vor der zionistisch motivierten Einwanderung, die einige Jahrzehnte später einsetzte. Über drei Generationen lebten sie im Land und die Palästinadeutschen, wie ich sie nenne, also nicht jeder war automatisch ein Mitglied der Tempelgesellschaft. Es war so, dass es auch dort eine Spaltung Anfang der 70er Jahre des 19. Jahrhunderts kehrte ein Viertel von ihnen wieder in den Schoß der protestantischen Landeskirche zurück. Deswegen bevorzuge ich halt, wenn ich von der Gruppe selber rede, eher den Begriff Palästinadeutsche, auch wenn er innerhalb dieser Gruppe die Templer die Majorität stellen mit ungefähr drei Viertel der Personen. Aber immerhin entwickelten sie für die Zeit und für die Region einen bemerkenswerten hohen Lebensstandard. Das kann man daran erkennen, wenn man zum Beispiel heute sich die Häuser anschaut, die ja immer noch stehen in Sarona, was heute ein Teil Tel Avivs ist, in Jerusalem, im Emek Rephaim, in Haifa, am Ben-Gurion Boulevard. Da kann man erkennen an der Substanz der Häuser, an ihrer Art und Weise, wie sie gebaut wurden in dieser Zeit, dass es so schon einen gewissen gediegenen Wohlstand gab. Doch dieser Wohlstand hing von mehreren Faktoren ab, die deutlich machen, wie einzigartig ihre Rolle vor Ort in Palästina war und wie zugleich auch fragil ihre Situation war. Denn ihr Lebensstandard hing weitestgehend von der Verfügbarkeit billiger arabischer Arbeitskräfte ab, aber gleichzeitig von dem Zugang zu dem expandierenden jüdischen Markt, der sich dann irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts entwickelte. Dieser Markt war halt im Prinzip nur in der Lage, ihre Produkte abzunehmen, insbesondere weil sie ja auch schon, wie soll ich sagen, sehr fortschrittliche, teilweise industriell gefertigte Produkte neben den landwirtschaftlichen vermarkteten und da natürlich das sich im Aufbau begriffene jüdische Gemeinwesen da eher als Absatzmarkt eignete als die arabische Seite. Zugleich waren sie auch in vielerlei anderer Hinsicht Pioniere im Lande. Sie waren sehr präsent im Bau der Straßen. Sie waren diejenigen, die die ersten Fuhrwerke vor Ort bauten und so weiter und so fort. Also es gibt also eine ganze Palette an Entwicklungen der frühen Moderne, die dort dank der Palästina-Deutschen Einzug hielten. Damit befanden sich die Palästinadeutschen allein aber schon ökonomisch genau an der Schnittstelle dessen, was dann der spätere aufkeimende Nahostkonflikt zwischen Juden und Araber war. Und last but not least hing ihr Wohlergehen auch von dem Goodwill des seit Ende des Ersten Weltkriegs herrschenden britischen Mandatsmachts ab. Man darf nicht vergessen, nach dem Ersten Weltkrieg geriet die Region unter britische Kontrolle, ab Anfang der 20er Jahre unter dem Status eines Mandats. Doch trotz dieser Rahmenbedingungen, wie ich sie eben gerade skizziert hatte, lebten die schwäbischen Siedler strikt abgeschottet von ihrer nichtdeutschen Umwelt. Ein Indiz dafür ist zum Beispiel die Zahl der Eheschließungen zwischen Palästinadeutschen sowie Partnern aus einem anderen Umfeld. In den über 70 Jahren ihrer Präsenz vor Ort in Palästina gab es weniger als ein halbes Dutzend Hochzeiten mit einem nicht-deutschen Partner. Wer immer auch sich dazu entschlossen hatte, außerhalb der eigenen Community sich einen Partner zu suchen, lief in Gefahr, sozial geächtet zu werden. Das wollte natürlich kaum jemand. Das erklärt die geringe Zahl an Eheschließungen. Das zeigt aber auch symptomatisch, wie abgeschottet man im Prinzip trotz aller ökonomischen Verbindungen in Palästina lebte. Dann letztlich aber auch schon relativ früh ein sehr starker Chauvinismus beobachten, mit dem sie beispielsweise auf die Araber herabschauten, die für sie, so hieß es damals in der Warte des Tempels, das war so etwas wie das Zentralorgan der Tempelgesellschaft, das regelmäßig erschien, in der Warte des Tempels hieß es dann damals schon, dass die Araber nur, Zitat, das Brot der Faulheit essen würden. Umgekehrt dagegen die Wahrnehmung dessen, was dann später der Jeschuf, also der Vorstaat, die vorstaatliche jüdische Gemeinschaft war. Auf diese Gruppierung schaute man doch dann irgendwann recht schnell voller Neid und Missgunst. Weil die Palästinadeutschen den Erfolg der Zionisten doch sich relativ schnell anfingen zu neideten. Während sie es also geschafft hatten, in ihren Jahrzehnten von ihrer Existenz vor Ort 7 Siedlungen zu gründen, die letzten beiden davon übrigens zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Galiläa, gab es mittlerweile bis zur Jahrhundertwende über 30 Neugründungen auf jüdischer Seite, sowie bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges 85.000 jüdische Einwanderer. Gemäß der palästinadeutschen Diktion konnte sowas natürlich nur durch, Zitat wieder aus der Warte des Tempels, die Macht des jüdischen Goldes zustande gekommen sein. Also schon recht frühzeitig lässt sich beobachten, wie ein christlich aufgeladener Antijudaismus, der schon immer unter den Templern vorhanden war, mit einer Anspielung auf die unerschöpfliche Finanzkraft eines als ja geradezu omnipotent halluzinierten Weltjudentums ersetzt und dann später in den 30er Jahren durch rassebiologische Antisemitismen angereichert wurde. In der Frühgeschichte der Tempelgesellschaft wurden die Juden zudem der Status eines auserwählten Volkes aberkannt. In der Selbstwahrnehmung war man also das neue Volk Gottes, das im Prinzip also in diesem Bund mit Gott in die Fußstapfen der Juden getreten ist. Die Juden hätten diesen Status aber verloren, weil sie Jesus nicht nur ermordet hatten, sondern auch als ihren Heiland nicht akzeptieren wollten. Wenig verwundern darf es daher, wenn 1935 die Warte des Tempels stolz verkündet, dass man sich ich zitiere wieder aus dem Blatt, seit Generationen in der Rassenfrage ganz im nationalsozialistischen Sinne verhalten habe. Wie die Biografie des eingangs erwähnten Ludwig Buchalters zeigt, leitete das Jahr 1933 eine für die Palästinadeutschen verhängnisvolle Wende ein. Die Etablierung der Hitler-Diktatur deuteten sie als Beginn einer Renaissance Deutschlands zu alter Größe. In Folge ergriff die deutschen Siedler eine bis dato völlig unbekannte Politisierung. Schon 1932 gab es, man kann es jetzt vorstellen, man war ja im Prinzip in Palästina zwar tausende Kilometer von Deutschland entfernt, aber man stand mit Deutschland ja in vielerlei Hinsicht in Kontakt. Man hatte die deutsche Staatsbürgerschaft behalten, man schickte die Jugendlichen zur Ausbildung nach Deutschland. Die Leute kamen dann halt teilweise auch mit Ehepartnern zurück nach Palästina. Man konnte deutsche Zeitungen regelmäßig beziehen vor Ort. Und in den 30er Jahren begann man sogar auch dann deutschen Rundfunk zu empfangen. Das heißt, man hatte ein ziemlich genaues Bild davon, was in Deutschland passiert. Und so kam es schon, dass 1932 ein Herr Karl Ruff, ein in Haifa ansässiger Architekt, die ersten Kontakte zu der Nationalsozialistischen Partei knüpfte, und zwar genauer gesagt zur Auslandsorganisation der NSDAP, die wiederum zuständig war für die Mitglieder der Partei, die sich jenseits der Reichsgrenzen aufhielten. Diese Auslandsorganisation reagierte prompt auf die erste Kontaktaufnahme aus Haifa und schrieb also schon Anfang 1932 an Herrn Ruff, ich zitiere aus dem Schreiben, dass man hoffe, besonders in Palästina eine Landesgruppe ins Leben rufen zu können. Also im Prinzip schon vor der Machtübernahme 1933 äußerte man das Interesse, vor Ort eine Parteigruppierung aufbauen zu können. Das Resultat war jedenfalls anfangs recht mager. Gerade einmal 6 Personen besaßen vor 1933 das braune Parteibuch, aber bereits im November 1933 registrierte man 42 Mitglieder. Eine Zahl, die dann bis zum November 1938 auf über 330 anwachsen sollte. Das waren ungefähr 17% aller Palästinadeutschen. Aber wenn man das umrechnet auf die Gruppe der Erwachsenen, dann geht es darum, dass im Prinzip jeder dritte Erwachsene in Palästina aus diesem Kreis der Palästinadeutschen ein Mitglied der NSDAP war. Wenn man jetzt wiederum sich einen Durchschnittswert anschaut, wie viele deutsche Staatsbürger jenseits der Reichsgrenzen Mitglied der NSDAP waren, dann kommt man auf einen Durchschnittswert von gerade einmal 5%. Das heißt also in Palästina, wenn man bezogen auf die Gruppe der Erwachsenen, hat man einen mehr als dreifachen Anteil an Parteimitgliedern als im Schnitt woanders. Das ist also ein absoluter Spitzenwert. Das führt natürlich zu zahlreichen Fragen, und zwar nach den Ursachen für diesen Erfolg. Am Charisma der lokalen Parteimatadore konnte das garantiert nicht gelegen haben, dass es mit der NSDAP in Palästina so rasant aufwärts ging. Denn genau wie ihre großen Vorbilder im Dritten Reich legten diese einen ausgesprochenen Hang zu Intrigen und gegenseitigen Denunziationen an den Tag, der die Parteiarbeit eher lähmte, als ihr förderlich war. Dennoch, und ich zitiere nochmal aus einem Schreiben einer anderen wichtigen Person, die ich gleich jetzt nochmal nenne, ich zitiere, es ist schon eine nette Hitlergemeinde hier, welche regelmäßig zu den Reden kommt. Auch kommen immer junge Leute, die auch schon begeistert sind, schreibt Anfang 1933 der spätere Landesgruppenleiter Cornelius Schwarz an seinen Sohn Erwin Schwarz nach Kairo. Der saß in Kairo, der war dort genau wie sein Vater zuständig für die als Repräsentant der Maschinenfabrik Deutz. Der Sohn war dabei parallel beschäftigt, in Ägypten ebenfalls eine Landesgruppe auf der NSDAP aufzubauen. Also gerade die Korrespondenz des für die Geschichte der Landesgruppe in Palästina so wichtigen Schlüsselfigur Cornelius Schwarz liefert ganz viele Einblicke in die mentalen Befindlichkeiten der Palästinadeutschen und zeigt exemplarisch, warum die NS-Ideologie unter den palästinadeutschen Siedler auf solch positive Resonanz stoßen konnte. Zum einen lässt sich erkennen, dass es mit der Verbundenheit der Palästinadeutschen zur Tempelgesellschaft einfach nicht mehr zum Besten bestellt war. Dies hinterließ ein gewisses Vakuum, das die NSDAP erfolgreich zu füllen vermochte. Zum anderen war die Gegenwart als eine Epoche der Krise gedeutet worden. Obwohl sie im Vergleich zu Deutschland, also den Palästinadeutschen, wirtschaftlich recht gut ging, haben sie aber die Zeit als eine Krise wahrgenommen. Und insofern auch wieder, also das kann man wunderbar an der Diktion von Herrn Schwarz ablesen. Also für Herrn Schwarz leitete der Aufstieg Adolf Hitlers der eine lang ersehnte Zeitenwende ein. Was bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass er sich dabei ausschließlich an religiösen Kategorien orientierenden Deutung und Wahrnehmung des Nationalsozialismus zeigt. Hitlerreden werden im Rundfunk von ihm als wahren Gottesdienst bezeichnet und in der Machtübernahme durch die NSDAP sahen sie ein historisches Ereignis, das allein mit der Reformation zu vergleichen sei. Folglich nimmt Adolf Hitler darin dann die Rolle eines Vollenders des von Martin Luther begonnenen, aber damals jedenfalls, so drückt es Cornelius Schwarz immer wieder aus, auf nationaler Ebene unvollendeten Reformationsprozesses. Also das Mystische und das Spirituelle der Reformation aus dem 16. Jahrhundert verschiebt sich also in der Wahrnehmung dieser Herrschaften zur erlebten Realität der Gegenwart. Und die politischen Umwälzungen in Deutschland mutieren also in ihrer Wahrnehmung zu einer nationalen Revolution, die durch die, auch wieder Zitat aus einem Schreiben von Ihnen, Kraft von oben initiiert und abgesehen ist. Man merkt also eine ganz starke Deutung des Nationalsozialismus durch eine religiös geprägte Brille. Zudem boten aber politische Betätigung den zahlreichen Palästinadeutschen die Perspektive, abseits der Tempelgesellschaft und ihrer traditionellen Hierarchien Einfluss und Prestige zu gewinnen. Nochmal ein Zitat, wo das auch zum besten zum Ausdruck kommt, von Herrn Schwarz. Viele von den Jüngeren, so um die 20 Jahre herum, sind von dem neuen Reich begeistert, berichtet Cornelius Schwarz. Er macht damit auch deutlich, dass es sich bei der Affinität zum Nationalsozialismus um ein Generationenphänomen handelte. wie der 1910 Alexandria geborene Ludwig Buchalter waren die ersten Parteimitglieder zumeist Angehörige der jüngeren Generation. Der 1878 geborene Cornelius Schwarz dagegen war eher die Ausnahme von der Regel. Und gleich Ludwig Buchalter, das ist auch sehr wichtig, befanden sich unter ihnen sehr viele Lehrer, die dann wiederum zu Multiplikatoren der nationalsozialistischen Ideologie wurden und regelmäßig dann auch nach Deutschland fuhren, um dort unter anderem auf speziellen Schulungen Nachhilfe in Sachen Rassenkunde zu bekommen. Man hatte sogar recht schnell ab 1933, 34 mit einem Herrn Dr. Eugen Koch sogar einen eigenen, wie sie es nannte, Beauftragten des rassepolitischen Amtes vor Ort. Auch glaubten zahlreiche Palästinadeutsche an die geschickt von der Auslandsorganisation der NSDAP propagierten Formel vom Auslandsdeutschtum als einem integralen Bestandteil des deutschen Volkskörpers, wie es hieß. Das heißt, die gerade im krisengeschüttelten Palästina der zweiten Hälfte der 30er Jahre auf besonderen fruchtbaren Boden fiel. Es kommen noch ein paar weitere Faktoren hinzu, die es der NSDAP vor Ort relativ leicht machten, Fuß zu fassen und die auch so ein bisschen ein Licht darauf werfen, wie es also um ihre Einstellungen ging, die also ja nicht 1933 plötzlich da waren, sondern eigentlich schon in Jahrzehnten zuvor existierten. Zum einen gab es keinerlei parteipolitisch motivierte Opposition. Das heißt, kein einziger Palästinadeutscher war jemals vor der NSDAP Mitglied einer anderen Partei, weder der SPD, geschweige der KPD. Das heißt, also in den ganzen Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wäre jetzt niemand auf die Idee gekommen, trotz der Verbindung zu Deutschland einer Partei beizutreten. Jetzt haben wir bei der Situation, dass ab 1932 die Ersten es machen. Das heißt also, die NSDAP wird auch nicht als eine Partei im klassischen Sinne wahrgenommen, was natürlich die Affinität dann auch steigert. Zum Zweiten natürlich ein sehr hoher Konformitätsdruck. Das heißt, wenn einer, man kann das an den Eintrittsdaten in den Akten sehen, dass halt, wenn einer aus einer Familie der NSDAP beigetreten ist, sofort 5, 6, 7, 8 Namen folgen. Man hat also plötzlich immer so 10, 12 Nachnamen, die immer gleich sind. Das heißt, ganze Familien traten der NSDAP bei. Aber ganz dominant war auch eine deutsch-nationale Grundhaltung, die Jahrzehnte schon vorhanden war, die eine starke Demokratiefeindschaft beziehungsweise wenn man es höflich formulieren will, ein gewisses Unverständnis von Demokratie zeigte und dadurch natürlich auch eine ideale Plattform für eine Anreicherung durch spezielle ideologische Inhalte darstellte, wie sie der Nationalsozialismus bot. Man sollte dann noch zur Kenntnis dieser Zeit, man hat also zum Beispiel Hindenburg sehr verehrt im Kreise der Palästinadeutschen. Er hatte im Prinzip für die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg sowas wie die Rolle eines Ersatzkaisers eingenommen. Hinzu kam, was ich gerade so geschildert habe, dieses Unverständnis oder diese Ablehnung gegenüber den demokratischen Geflogenheiten, wie sie halt sich in Deutschland der Nachkriegszeit gebildet hatten, bringt die Warte des Tempels schon 1932 wunderbar auf den Punkt. Und zwar schrieb man Folgendes über die sogenannten Auslandsdeutschen. Ich zitiere aus der Warte. Ja, sie haben sogar meist den Vorzug vor den Inlandsdeutschen, dass sie mehr in der Lage sind, über das politische Tagesgeschrei sich hinwegzusetzen, um die wesentlichen Elemente des Vaterlandes sehen zu können. Also man selbst stilisierte sich zum Träger eines wahren Deutschtums, der nicht irgendwie infiziert war durch die als artfremd wahrgenommene Demokratie. Und darüber hinaus hat man sich auch noch aus der damaligen Perspektive rassisch reingehalten, indem man die eigene Gemeinschaft vor Einflüssen anderer abgeschottet hat. Begünstigt wurde dies alles durch den wenig demokratischen und recht autoritären Strukturen der Tempelgesellschaft selbst. Ein einmal gewählter Tempelvorsteher blieb so lange im Amt, bis er starb. Es gab also keine Form der Kontrolle. Es gab keine Möglichkeit, eine Person abzuwählen. Das heißt, diese Person hatte schon eine gewisse Autoritätsfülle, die sehr dominant war. Es gibt aber noch weitere Faktoren, warum man sich für den Nationalsozialismus so begeisterte oder umgekehrt, warum die nationalsozialistische Propaganda auch auf so auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Ein ganz banales Beispiel war, dass die Nationalsozialisten Stuttgart zur Stadt der Auslandsdeutschen erklärt hatten. Das heißt, Stuttgart bekam diesen Status. Das schmeichelte wiederum den Lokalpatriotismus, der nach wie vor mit dem Schwabenland sehr verbundenen Palästinadeutschen. Aber es gab auch so ganz banale Vorstellungen, warum also eine Parteimitgliedschaft von Vorteil sein kann. Man stellte Anfragen, ob man jetzt als Parteimitglied BMW-Motorräder mit einem Rabatt bekommen könnte. Also ich habe jetzt vor kurzem bis jetzt so ein bisschen die Anfangsphase geschildert, woher diese Affinität kommt. Jetzt, was passiert, wenn man sich in so einer kleinen Gemeinschaft nicht den Autoritäten der Landesgruppe, die ja im Prinzip die neuen Autoritäten darstellten und jetzt nicht mehr die alte Tempelgesellschaftsvorsitzende Autorität, was passiert dann? Erst einmal eigentlich gar nichts, weil es gab keine Opposition großartig gegen diese Autorität der Partei aus dem Kreis der Palästinadeutschen. Wohl aber gab es Schwierigkeiten mit Personen, die beispielsweise am deutschen Generalkonsulat arbeiten. Also besonders deutsche Diplomaten gerieten ganz schnell in die Schusslinie der NSDAP. Dafür gibt es gute Gründe. So fragte bereits 1932 die Auslandsorganisation bei Karl Ruff, damals noch derjenige, der die ersten Kontakte hergestellt hat, an, ob sich, Zitat aus dem Schreiben, in dem Judenland unter dem Konsulatsangehörigen Freimaurer, Judengenossen oder Zentrumsleute befänden. Karl Ruff aus Haifa lieferte so allzu gern die gewünschten Informationen. So fahre der Reichsvertreter kein deutsches Auto und amüsiere sich, Zitat aus dem Schreiben, lieber mit fremdrassigen Divas am Strande. Das meldete er zurück nach Deutschland. Welche Dynamik diese Denunziationen nun auslösen konnten, das bekam der Nachfolger von Generalkonsul Nord, nämlich Heinrich Wolf, zu spüren. Der hatte nämlich wiederum gute Kontakte zur Jewish Agency und genau das machte ihn in den deutschen Gemeinden in Palästina zur Persona non grata. Der frisch gebackene Ortsgruppenleiter Ludwig Buchhalter äußerte im Dezember 1933 dann auch den Vorschlag, den vermuteten jüdischen Einschlag von Frau Wolf verstärkt ins Spiel zu bringen. Man hatte eine ungefähre Ahnung, dass die Frau des Generalkonsuls jüdischer Herkunft war, was auch stimmte. Sie war Jüdin, die zum Protestantismus konvertiert ist. Und das konnte man halt mit Erfolg durchsetzen. Und nach unzähligen Beschwerdebriefen neben dem Generalkonsul unter anderem exzessiver Alkoholkonsum, Pöbeleien in deutschen Gaststätten und Ähnliches vorgeworfen wurde, wurde dann halt der Sachverständige für Rassenforschung des Reichsministeriums des Inneren, so sind diese Titel, auf den Fall aufmerksam und forderte das Auswärtige Amt zum Handeln auf. Heinrich Wolf wurde dann im Sommer 1935 aus dem diplomatischen Dienst entfernt und gegen einen Herrn Walter Döhler ausgetauscht, einen Diplomaten, der, Zitat aus dem Schreiben des Auswärtigen Amtes, wirklich auf dem Boden des Nationalsozialismus steht. Exemplarisch spiegelt dieser Fall Heinrich Wolf das Gerangel um Kompetenzen und den Wildwuchs der Kräfte innerhalb des NS-Apparates wunderbar wider. Die Auslandsorganisation versuchte Profil zu gewinnen auf dem Bereich der Außenpolitik und geriet dabei in Streit mit dem Auswärtigen Amt, das sich wiederum nicht reinreden lassen wollte, in wer jetzt nun welchen Posten bekam. Und das Ganze eskalierte und die Tatsache, dass jetzt nun Herr Wolf dann entfernt wurde, hat auch einen anderen Grund. Der Sohn von Herrn Cornelius Schwarz, dem Landesgruppenleiter, Erwin Schwarz, den ich vorhin schon mal erwähnte, war bestens vernetzt. Er kannte halt die Rudolf Hess und dessen Bruder Erwin Hess. die auch aus Alexandria ursprünglich stammten. Er bekam einen Posten im Außenhandelsamt der NSDAP-Auslandsorganisation nach Berlin und auf die Art und Weise hatte, und das ist auch eine Besonderheit der palästinadeutschen Szene, beste Kontakte zu den oberen, zu den Entscheidern im Dritten Reich. Das unterscheidet die Landesgruppe der NSDAP von vielen anderen, die es ja natürlich auch gab. Aber Cornelius Schwarz hatte natürlich über seinen Sohn dadurch einen ganz persönlichen, einen direkten Draht, was natürlich auch dann seinem ganz persönlichen Geltungsdrang zu nutzen kam. Also es gibt halt regelmäßig Einladungen von an Cornelius Schwarz, der dann bei den NSDAP-Parteitagen in Nürnberg auftauchte, aus Palästina immer angereist. Der muss also von der Optik her wie die Karikatur eines Hollywood-Nazis aus den 40ern ausgesehen haben, klein von Statur und über mit Nazi-Orden behängt. Also er muss also, wie er beschrieben wurde, schon eine sehr, ja, wie die Karikatur eines Hollywood-Nazis ausgesehen haben. Aber in jeder deutschen Siedlung etablierten sich mittlerweile Ortsgruppen. Das heißt, es gab eine Ortsgruppe nicht nur in Jerusalem, die alle an der ersten waren, es gab sie in Haifa, es gab sie überall. Es gab eine palästinendeutsche Hitlerjugend, eine Abteilung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes, des Nationalsozialistischen Frauenbundes und so weiter und so fort. Das heißt, man hat im Prinzip das, was man an Organisationsstrukturen kennt aus Deutschland, en miniature auf Palästina übertragen. Und viele Details aus dem palästinadeutschen Alltag unter dem Hakenkreuz mögen etwas bizarr klingen, zum Beispiel, dass die Hitlerjugend in Haifa Hebräischkurse angeboten hat. Mag natürlich für uns heute sehr unterhaltsam klingen, aber man darf nicht vergessen, dass sie zugleich Ausdruck einer sehr erfolgreichen Gleichschaltung aller Deutschen in Palästina sind und die absolut freiwillig über die Bühne gegangen ist. Denn ganz im Unterschied, und das ist der Unterschied zu Deutschland, verfügte die lokale NSDAP über keinen Repressionsapparat. Niemand, der ein oppositionelles Verhalten an den Tag gelegt hätte, wäre also mit Leib und Leben bedroht gewesen. Die einzigen Möglichkeiten, Repressalien ausüben zu können, wäre also die soziale Ächtung innerhalb der palästinadeutschen Gemeinschaft gewesen oder eben die Blockade von Verwaltungsangelegenheiten durch das Generalkonsulat. Oder dass man halt Leuten Schwierigkeiten macht, zum Beispiel, dass Personen, die um die Freistellung vom Arbeitsdienst gebeten hatten, dass man das solche Sachen einfach nicht bewilligt. Die Tatsache, dass im deutschen Generalkonsulat nach dem Weggang von Heinrich Wolf auch eine Person war, die nicht nur ein überzeugter Nazi war, sondern zudem bestens mit den lokalen Parteimatadoren vor Ort zusammengearbeitet hatte, ist auch eher die Ausnahme von der Regel. Aber es war der Fall. Und das erleichterte natürlich dann halt bei Verwaltungsangelegenheiten Druck auszuüben. Das heißt, auch von deutscher Seite hätte es auch keine Möglichkeiten gegeben, irgendwie mit Leute mit Leben, gefährlich zu werden, weil nun mal die deutsche Justiz oder es gab nun mal keine deutsche Polizei, die Leute hätte in irgendeiner Art und Weise bedrohen, verhaften, foltern, was auch nur immer können. Das heißt also, oppositionelles Verhalten hätte hat nicht stattgefunden. Das ist das, was ich meine, dass es auch mit der Selbstnazifizierung eine Rolle spielt. Es gibt aber eine interessante Passage am Rande. Nur ein einziges Mal gab es Überlegungen, wie man die Deutschen, Palästinadeutschen, die sich halt nicht an die Direktiven der Partei halten wollten, zur Raison bringen wollten. Das ist auch ein ganz interessantes Kapitel am Rande. Dabei ging es um das Verbot des Verkaufs von Land an Juden. Es gab halt eine Direktive, die aus Deutschland kam, die von der Partei weitergegeben wurde, dass Deutsche nicht in Palästina kein Grund und Boden an Juden verkaufen dürfen. Beziehungsweise, wenn ja, dann muss das halt die Partei und Berlin genehmigen. Das hat natürlich nicht immer funktioniert, weil die Preise, die man geboten bekam für Land, zum Beispiel Zarona, was nun mal unmittelbar an das Stadtgebiet von des expandierenden Tel Avivs lag, war natürlich interessant für Leute, die Land kaufen wollten. Umgekehrt brauchten die Palästinadeutschen auch Kapital. Und wenn man nun die Aussicht hatte, Land für Pfund zu verkaufen, war das halt recht verlockend. Deswegen haben es Leute immer wieder mal gemacht. Und da kam man halt von deutscher Seite auf die Idee, dass man die Verwandtschaft von Palästina in Deutschen im Schwabenland von der Gestapo einlädt, um sie dann halt einzuschüchtern und Druck zu setzen, das Ganze als Abschreckung. Aber das hat man nur überlegt, man hat es nicht gemacht. Zu Recht lässt sich deshalb die unwidersprochene und auf keinerlei Opposition stoßende Gleichschaltung als eine Art Selbstnazifizierung bezeichnen. Für die Beziehungen der Palästinadeutschen zu ihrer Außenwelt hatten diese Entwicklungen jedenfalls recht desaströse Folgen. Teilweise verlieren sie aber auch eine privilegierte Position und das insbesondere in den Unruhejahren zwischen 1936 und 1939. Um das nochmal in Erinnerung zu bringen, es gab immer wieder Phasen der Gewalt in Palästina, die aber zeitlich sehr begrenzt waren. 1929 war so eine, aber es gab eine längere, 1936 bis 1939, wo es halt zu einer Aufstandsbewegung gab, die sich sowohl gegen die britische Herrschaft gerichtet hatte, aber gleichzeitig auch gegen Gewalt ausgeübt hatte gegen Juden vor Ort. Die jüdischen Bewohner Palästinas zumindest verdächtigten in dieser Zeit die Palästinadeutschen der Parteinahme zugunsten der arabischen Aufstände. Diese wiederum sahen aber in den Palästinadeutschen aufgrund der antisemitischen und gegen Großbritannien gerichteten Politik des Dritten Reiches ihre geborenen Verbündeten im Kampf gegen Juden und das britische Mandat. Und last but not least zerbrachen auch in dieser Zeit die traditionell freundschaftlichen Beziehungen zur britischen Verwaltung, die in ihnen so ab dem Jahr 1936/37 eine potenzielle fünfte Kolonne sahen. Beispielsweise wurden deutsche Siedlungen dann von den Briten in Kollektivstrafmaßnahmen mit einbezogen, was wiederum seitens der Deutschen dann wieder zu Protesten führten. Der deutsche Generalkonsulat wurde immer wieder bei den Briten vorstellig und beschwerte sich, dass man die Deutschen doch nicht, wie Zitat, wie Natives, wie Eingeborene behandeln konnte. Aber genau das haben die Briten gemacht. Die Briten haben die Deutschen so genauso behandelt wie bei Strafmaßnahmen wie entweder Juden oder Araber. Die Jahre vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs muteten daher gelegentlich wie die Szenen eines absurden Theaters an. So forderten die Araber zum Beispiel beim Passieren der von ihnen kontrollierten Gebiete explizit die Hakenkreuzfahne als Erkennungszeichen an deutschen Autos, damit es keine Verwechslungen geben kann mit Juden oder mit Briten. Und Landesgruppenleiter Cornelius Schwarz empfahl allen Palästinadeutschen, das Hakenkreuz am Revers zu tragen, egal ob man jetzt Parteimitglied war oder nicht. Einfach so, damit man nicht irgendwie mit Juden verwechselt wird. Diese Ausnahmesituation hatte wiederum zur Folge, dass sich der auf jüdischer und britischer Seite bestehende Verdacht einer deutschen Nähe zu den arabischen Aufständischen noch weiter erhärtete. Ludwig Buchalter bekam dies einmal hautnah zu spüren, als er auf einer Fahrt von Jerusalem nach Jaffa dank seiner Hakenkreuzfahnen am Auto die arabischen Dörfer zwar ungehindert durchfahren konnte, dann aber aus einem Fahrzeug von Juden unter Feuer genommen wurde. Beinahe wäre ich ein zweiter Wilhelm Gustloff geworden, erzählte er mir damals im Gespräch, in einer Anspielung an den Mitte der 1930er Jahre ermordeten NSDAP-Chef in der Schweiz. Auch der zwischen den deutschen Siedlungen Wilhelma nahe dem heutigen Flughafen von Tel Aviv gelegen und Jerusalem täglich pendelnde Molkereiwagen führte eine Hakenkreuzfahne an Bord, die dann von den gelegentlich mitfahrenden jüdischen Passagieren auch geschwenkt werden musste. Dennoch kamen die Palästinadeutschen in den Jahren des arabischen Aufstandes vergleichsweise glimpflich davon. Aber nicht etwa deshalb, weil die ortsansässigen Araber übermäßig Sympathien für die deutschen Siedler empfanden. Genau das Gegenteil war der Fall, sondern einfach auf Seiten der arabischen Aufstandsbewegung die Hoffnung bestand, dass Deutschland eines Tages militärische Hilfe leistet und die Rechnung einfach so lautete, wir tun den Palästinadeutschen nichts, weil wenn wir ihnen was täten, dann sinken unsere Chancen, dass wir eines Tages Waffen aus Deutschland beziehen können, die wir gegen Juden und Engländer einsetzen können. Ausführlich davon berichtet zum Beispiel Generalkonsul Walter Dölle von dem Wohlwollen der arabischen Bewohner Palästinas für das Dritte Reich und wie er persönlich mehrfach Gegenstand starker arabischer Sympathiebekundungen wurde und wie beliebt Adolf Hitler doch unter den Arabern sei. Nicht also ohne eine gehörige Portion Suffisanz meldete er nach Berlin, dass er sogar ungehindert durch Gegenden fahren kann, in die sich kein britischer Beamter aus Furcht vor Übergriffen mehr traut. Nach Angaben des Generalkonsulats existierten zwar zwischen ihm als Vertreter des Dritten Reiches und der Aufstandsbewegung offiziell keinerlei Kontakte, aber so ließ er es durchblicken, dass es wie es nannte, unterirdische Verbindungen zwischen den Kolonisten und den Kreisen der Aufständischen gebe und damit auch eine Art indirekte Wege der Kommunikation. Also schließlich gehörten ja auch nicht wenige derjenigen, die in den deutschen Siedlungen arbeitenden Araber, genau zu dieser Aufstandsbewegung an. Dennoch, anders als nach dem Krieg von israelischer Seite oft behauptet, gab es keine aktive palästinadeutsche Unterstützung der Aufständischen, wohl aber wurden Schutzgelder an die unter der Bezeichnung Streikkomitees firmierenden Gruppen gezahlt. Damit waren sie im Prinzip weitestgehend ausgenommen von Terror, also bis auf ganz wenige Ausnahmen hatten sie in dieser Zeit keine Scheiden zu beklagen, keine Tod. Das Einzige, was immer wieder passierte, war, dass die Araber in ihren Siedlungen gestreikt hatten und dass für die Deutschen vor Ort das eine ganz besondere Erfahrung war, dass, wie es in den Dokumenten heißt, unsere Araber plötzlich streiken. Die Tatsache, dass sie halt den deutschen Befehlen nicht Folge leisten wollten, hat sie hochgradig irritiert. Es gab aber eine andere Person, nur am Rande bemerkt, die für diese Kontakte zuständig war, zu der Aufstandsbewegung. Und zwar war das ein Herr Dr. Franz Reichert, der sich als Vertreter der Nachrichtenagentur Deutsche Nachrichtenbüro getarnt hatte, aber eigentlich für den Sicherheitsdienst der SS in der Region unterwegs war. Dieser bildete einen wichtigen Brückenkopf für die deutsche Propaganda in der Region. Er bestach regelmäßig arabische Journalisten, damit sie deutschfreundliche Nachrichten brachten. Ferner traf er sich regelmäßig mit Repräsentanten der Aufstandsbewegung und versprach ihnen immer wieder Unterstützung, die sie letztendlich, wenn auch in einem sehr, sehr kleinen Umfang, 1939 dann vom militärischen Geheimdienst von Admiral Wilhelm Canaris erhielten. Da geht es ja wirklich nur um ein paar Pistolen, nicht der Rede wert weiter. Warum jetzt Dr. Franz Reichert dabei nicht offiziell mit der Landesgruppe der NSDAP zusammenarbeitete, hat einen ganz banalen Grund. Er hatte wenig Motivation verspürt, sich der Autorität der für ihre Geltungssucht berüchtigten lokalen Parteiführer zu unterwerfen und war mit den Parteiführern vor Ort schlicht und ergreifend spinnefeind. Die mochten sich einfach nicht. Und deswegen gab es da keine Zusammenarbeit mit der Partei. Wohl aber hatte Reichert immer wieder auf die Sprachkenntnisse von Palästinadeutschen zurückgegriffen. Er selber sprach kein Arabisch. So gut wie jeder Palästinadeutsche konnte die Sprache. Gleichzeitig hat er aber so stümperhaft gearbeitet, dass der britische Geheimdienst über jeden seiner Schritte bestens informiert war und man ihn deswegen nicht des Landes verwiesen hatte, weil man Angst hat, vielleicht der nächste, der auf Dr. Reichert folgt, etwas cleverer. Also haben wir lieber den hier, der also so stümperhaft agiert, den wir dann immer unter Kontrolle haben. Der Zweite Weltkrieg jedenfalls brachte dann auch das Ende für die deutschen Siedlungen und damit auch das Ende für die Landesgruppe der NSDAP. Ein Teil der Wehrpflichtigen, unter ihnen auch der Jerusalemer Ortsgruppenleiter Ludwig Buchalter, konnte zwar unmittelbar vor Ausbruch der Kampfhandlungen das Land auf einem extra gecharterten griechischen Dampfer verlassen. Die übrigen Palästinadeutschen wurden kurzfristig als Angehörige einer feindlichen Nation verhaftet, durften aber nach wenigen Wochen unter bestimmten Auflagen in ihre Häuser zurückkehren und ihre landwirtschaftlichen Betriebe weiterführen. Der Vormarsch Rommels in Nordafrika, der, so brachten es ja auch jüngst entdeckte Quellen ans Tageslicht, im Falle eines Erfolgs auch die Vernichtung der Juden in Palästina zur Folge gehabt hätte, bot den Briten dann den Anlass, über 500 noch verbliebene Palästinadeutsche nach Australien zu verschiffen. Dort wurden sie in einem Internierungslager untergebracht, wo sie dann voller Hoffnung auf den Endsieg noch im April 1945, Hitlers Geburtstag im Outback, feierten. Auch gab es immer wieder Austauschaktionen, wobei Juden im Besitzer einer palästinensischen Ausweispapieren, die durch den Kriegsausbruch im östlichen Europa überrascht wurden, durch deutsche Staatsbürger aus Palästina ausgetauscht wurden. Durch diese Aktionen gelangte auch das Wissen über die im östlichen Europa stattfindenden Verbrechen gegen die Juden nach Palästina. Eine Rückkehr der Siedler nach Palästina war nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs jedenfalls unmöglich geworden. Das allzu offene Bekenntnis der Palästinadeutschen zum Nationalsozialismus sollte sich nun bitter rächen. Denn bis zur Gründung des Staates Israels im Jahre 1948 mussten die letzten von ihnen das Land verlassen. Damit verlor die Tempelgesellschaft Palästina den langjährigen Mittelpunkt ihres religiösen und sozialen Lebens. Die Angehörigen der Tempelgesellschaft lebten fortan nur noch in Deutschland und in Australien. Ihr Neubeginn wurde ihnen dadurch erleichtert, dass Israel 54 Millionen D-Mark aus der Summe der sogenannten Wiedergutmachungszahlungen für das vom jüdischen Staat 1948 konfiszierte palästinadeutsche Eigentum verwenden musste. So jedenfalls sah es eine der Passagen in dem Vertragswerk vor. Ungeachtet seiner politischen Vorgeschichte profitierte dann auch Ex-Ortsgruppenleiter Ludwig Buchalter davon. Der bis zu seiner Pensionierung 1975 im Schuldienst Baden-Württemberg stehende Lehrer wurde für sein nur wenige Wochen vor Kriegsausbruch bezogenes Haus in Jerusalem in den 50er Jahren mit einem fünfstelligen Betrag fürstlich entschädigt. Ja, damit würde ich den Schlusspunkt setzen und zur Diskussion überleiten.